Erster wehe der Stadt mit viel Blut. Sie ist voll mit Lügen. Sie stiehlt immer weiter. Zweiter Mann hört Peitschen. Räder machen laute Geräusche. Pferde und Wagen rennen schnell. Dritter Soldaten greifen an. Schwerter und Lanzen glänzen hell. Es gibt sehr viele Tote. Vierter, die Stadt war wie eine böse Frau. Sie hat viele Völker mit Zauberei betrogen. Fünfter, Gott sagt, ich bin gegen dich. Ich zeige allen Völkern deine Schande. Sechster, ich werfe Schmutz auf dich. Ich mache dich hässlich. Alle Leute sollen dich ansehen. Siebter, alle Leute laufen vor dir weg. Sie sagen, Ninive ist kaputt. Niemand weint um dich. Achter, bist du besser als die Stadt Noamon? Sie lag am Wasser. Das Wasser war ihr Schutz. Neunter, Kusch und Ägypten waren sehr stark. Kut und Libyen haben ihr geholfen. Zehnter, aber auch diese Stadt wurde gefangen. Die Kinder wurden getötet. Die wichtigen Männer kamen in Ketten. Elfter, auch du wirst schwach sein. Du wirst Angst haben. Du suchst Schutz vor dem Feind. Zwölfter, deine Mauern sind wie reife Feigen. Wenn man schüttelt, fallen sie in den Mund. Dreizehnter, deine Soldaten sind schwach wie Frauen. Die Tore sind weit offen. Feuer frisst alles auf. Vierzehnter, hol dir Wasser für den Krieg. Mach deine Mauern fest. Mach neue Steine aus Lehm. Fünfzehnter, aber das Feuer wird dich fressen. Das Schwert wird dich töten. Du bist wie viele kleine Käfer. Sechzehnter, du hast mehr Händler als Sterne. Aber sie fliegen weg wie Käfer. Keiner weiß, wohin sie gehen. Siebzehnter, deine Anführer sind wie Heuschrecken. Sie sitzen an der Mauer. Wenn die Sonne kommt, fliegen sie weg. Achtzehnter, deine Hirten schlafen, König von Assyrien. Deine wichtigen Leute ruhen sich aus. Dein Volk ist auf den Bergen. Neunzehnter, deine Wunde heilt nicht mehr. Alle Leute klatschen vor Freude. Du warst immer sehr böse zu allen.